stand er am Fuß der Felswand. Plötzlich blickte er zu ihnen hoch. Immer noch standen sie regungslos da und sahen hinab. Kein Laut war zu hören. Sein Gesicht konnten sie nicht sehen. Er trug eine Kapuze und darüber einen breitkrempigen Hut, so daß alle Züge verdeckt waren bis auf die Nasenspitze und den grauen Bart. Dennoch glaubte Aragorn für einen Moment, die Augen hell und scharf unter den von der Kapuze beschatteten Brauen hervorleuchten zu sehen. Endlich brach der alte Mann das Schweigen. »Grüß euch, Freunde«, sagte er mit sanfter Stimme, »ich möchte mit euch reden. Wollt ihr herunterkommen, oder soll ich hinaufsteigen?« Aber er wartete die Antwort nicht ab, sondern kam die Treppe herauf. »Jetzt«, sagte Gimli, »schieß, Legolas!« »Sagte ich nicht, ich will mit euch reden«, sagte der Alte. »Leg den Bogen weg, Herr Elb.« Bogen und Pfeil fielen Legolas aus den Händen, und seine Arme hingen schlaff an den Seiten herab. »Und du, Meister Zwerg, nimm bitte die Hand vom Axtgriff, bis ich oben bin. Solche Argumente wirst du nicht brauchen.« Gimli fuhr zusammen. Dann stand er wie versteinert da und sah zu, wie der alte Mann, flink wie ein Ziegenbock, die holprige Treppe heraufsprang. Alle Müdigkeit schien von ihm abgefallen zu sein. Als er auf die Felsplatte trat, schimmerte für einen Augenblick, zu kurz, als dass man hätte sicher sein können, es gesehen zu haben, etwas Weißes auf, als wäre ein unter den grauen Lumpen verborgenes Gewand zum Vorschein gekommen. Es war so still, dass Gimlis Atemholen sich wie ein lautes Zischen anhörte. »Grüß euch, sag ich noch einmal«, sagte der alte Mann und kam auf sie zu. Ein paar Fuß vor ihnen blieb er stehen und beugte sich über seinen Stock, den Kopf vorgeschoben und sie aus der Kapuze heraus scharf musternd. »Und was mögt ihr wohl in dieser Gegend suchen? Ein Elb, ein Mensch und ein Zwerg, alle in elbischer Tracht? Gewiss steckt dahinter eine Geschichte, die es sich zu hören lohnt. Dergleichen sieht man hier nicht oft.« »Du sprichst wie einer, der sich im Fangorn gut auskennt«, sagte Aragorn. »Ist dem so?« »Nicht so gut«, sagte der Alte, »denn dazu müsste man ihn viele Menschenalter lang erforschen. Doch ab und zu komme ich hierher.« »Dürfen wir nun deinen Namen erfahren und dann hören, was du uns zu sagen hast?«, sagte Aragorn. »Der Vormittag ist bald vorüber, und wir haben ein Geschäft, das nicht warten kann.« »Was ich euch sagen wollte, habe ich schon gesagt. Was sucht ihr hier? Und was für eine Geschichte habt ihr über euch zu erzählen? Und was meinen Namen angeht?« Er brach ab und lachte lange und leise in sich hinein. Aragorn fühlte, wie es ihn beim Klang dieser Stimme durchschauerte, kalt und seltsam, und doch war es weder Furcht noch Schrecken, was er empfand, sondern eher wie ein scharfer Windstoß ins Gesicht oder wie der kalte Regenguss, der einen unruhigen Schläfer weckt. »Mein Name«, sagte der alte Mann noch einmal, »habt ihr ihn denn noch nicht erraten?« »Ich glaube, ihr habt ihn schon öfter gehört.« »Ja, ihr habt ihn schon gehört.« »Aber nun, was ist mit eurer Geschichte?« Die drei Gefährten blieben stumm und gaben keine Antwort. »Manchem könnten hier Zweifel kommen, ob euer Geschäft wohl verträgt, dass man darüber spricht«, sagte der alte Mann. »Zum Glück aber weiß ich schon so einiges. Ich glaube, ihr folgt den Fußspuren zweier junger Hobbits.« »Ja, Hobbits. Glotzt nicht so, als würdet ihr das Wort nicht kennen. Ihr kennt es, und ich kenne es auch. Jedenfalls, sie sind vorgestern hier heraufgestiegen und jemandem begegnet, den sie nicht erwartet hatten. Beruhigt euch das? Und nun wüsstet ihr gern, wohin sie gebracht wurden.« »Schön, schön, vielleicht kann ich euch Auskunft geben. Doch warum reden wir im Stehen? Wie ihr seht, ist euer Geschäft nicht länger so dringend, wie ihr glaubtet. Machen wir es uns bequemer und setzen wir uns.« Er kehrte ihnen den Rücken und ging zu einem Haufen herabgestürzter Steine und Felsbrocken am Fuß der Felswand hinter ihnen. Sofort, als ob ein Band von ihnen abfiele, lösten sich die Gefährten aus ihrer Erstarrung. Gimlis Hand fuhr zum Griff seiner Axt. Aragorn zog sein Schwert. Legolas hob seinen Bogen auf. Den alten Mann kümmerte es nicht. Er bückte sich und setzte sich auf einen niedrigen, flachen Stein. Dabei ging sein grauer Mantel auf, und sie sahen deutlich, dass er darunter in Weiß gekleidet war. »Saruman«, rief Gimli und ging mit der Axt in der Hand auf ihn los. »Sprich, sag uns, wo du unsere Freunde versteckt hältst. Was hast du mit ihnen gemacht? Sprich, oder ich hacke dir einen Riss in den Hut, den auch ein Zauberer nicht so leicht wieder flicken kann.« Der Alte war zu schnell für ihn. Im Nu war er auf den Beinen und auf einen großen Felsklotz gesprungen. Da stand er, plötzlich hoch aufgewachsen und sie überragend. Seine Kapuze und die grauen Lumpen flogen beiseite. Sein Gewand war strahlend weiß. Er hob seinen Stock, und Gimlis Axt fiel klirrend zu Boden. Aragorns Hand mit dem Schwert erstarrte, und die Klinge leuchtete jäh auf. Legolas stieß einen lauten Schrei aus und schoss einen Pfeil hoch in die Luft, wo er sich in einen flammenden Blitz auflöste. »Mithrandir«, rief er, »Mithrandir!« »Grüß dich, sag ich dir nochmal, Legolas«, sagte er. Sein Haar war weiß wie Schnee im Sonnenschein, und weiß schimmerte sein Gewand. Die Augen unter den dichten Brauen waren scharf und stechend wie Sonnenstrahlen, und Macht lag in seiner Hand. Schwankend zwischen Staunen, Freude und Furcht standen die Gefährten vor ihm und fanden keine Worte. Endlich fasste sich Aragorn wieder. »Gandalf«, sagte er, »unverhofft bist du wieder da in der Not. Was hatte ich für Schuppen vor den Augen? Gandalf!« Gimli sagte nichts, sank auf die Knie und beschattete sich die Augen mit der Hand. »Gandalf«, wiederholte der Alte, als ob er ein lange nicht gebrauchtes Wort aus ferner Erinnerung zurückriefe. »Ja, das war der Name. Ich war Gandalf.« Er kam von dem Felsklotz herunter, hob den grauen Umhang wieder auf und hüllte sich darein. Es war, als hätte eben noch die Sonne geschienen, sich nun aber hinter einer Wolke verzogen. »Ja, ihr könnt immer noch Gandalf zu mir sagen«, sagte er, und die Stimme war ganz die ihres alten Freundes und Führers. »Steh auf, mein guter Gimli. Kein Vorwurf trifft dich, und mir ist ja auch nichts geschehen. Überhaupt, Freunde, keiner von euch hat eine Waffe, die mich verwunden könnte. Kopf hoch! Nun so treffen wir uns wieder, jetzt, wo das Blatt sich wendet. Der große Sturm kommt noch, aber das Blatt wendet sich schon.« Er legte Gimli die Hand auf den Kopf, und der Zwerg schaute auf und musste plötzlich lachen. »Gandalf«, sagte er, »aber du bist ja ganz in Weiß.« »Ja, ich bin jetzt weiß«, sagte Gandalf. »Ich bin tatsächlich Saruman, könnte man fast sagen. Saruman, so wie er hätte sein sollen. Aber los nun, erzählt mir von euch. Ich bin durch Feuer und tiefes Wasser gegangen, seit wir uns trennen mussten. Vieles von dem, was ich zu wissen glaubte, habe ich vergessen. Und vieles neu erfahren, das ich vergessen hatte. Vieles, das in weiter Ferne liegt, kann ich sehen, und vieles, das zum Greifen nah ist, kann ich nicht sehen. Erzählt mir von euch.« »Was willst du denn wissen?« sagte Aragorn. »Alles, was geschehen ist, seit wir uns auf der Brücke trennten, das wäre eine lange Geschichte. Willst du uns nicht lieber erst sagen, was aus den Hobbits geworden ist? Hast du sie gefunden, und sind sie in Sicherheit?« »Nein, ich habe sie nicht gefunden«, sagte Gandalf. »Über den Tälern der Emin Muil lag eine Dunkelheit, und von ihrer Gefangenschaft erfuhr ich erst durch den Adler.« »Ein Adler«, sagte Legolas, »ich habe einen gesehen, sehr hoch und weit entfernt, das letzte Mal vor 3 Tagen, über den Emin Muil.« »Ja«, sagte Gandalf, »das war Gwaihir, der Windfürst, der mich vom Orthanc gerettet hat. Ich schickte ihn voraus, er sollte den Strom überwachen und mir Nachrichten bringen. Sein Auge ist scharf, doch nicht alles kann er sehen, was unter Berg und Baum geschieht. Manches hat er gesehen, anderes habe ich selbst gesehen. Der Ring ist nun außer Reichweite meiner Hilfe, und auch kein anderer der Gefährten, die mit uns von Bruchtal auf die Reise gegangen sind, kann etwas für ihn tun. Um ein Haar wäre er dem Feind enthüllt worden, aber er ist entkommen. Ich hatte Anteil daran, denn ich befand mich an einem hohen Ort und stritt mit dem dunklen Turm, und der Schatten zog vorüber. Dann war ich entsetzlich müde und lief lange umher, in finstere Gedanken versunken. »Dann weißt du etwas von Frodo«, sagte Gimli. »Wie steht es um ihn?« »Ich kann's nicht sagen. Aus einer großen Gefahr wurde er gerettet, aber viele liegen noch vor ihm. Er hat sich entschlossen, allein nach Mordor zu gehen, und er hat sich auf den Weg gemacht. Mehr kann ich nicht sagen.« »Nicht allein«, sagte Legolas, »wir glauben, dass Sam mit ihm gegangen ist.« »Ach«, sagte Gandalf, seine Augen leuchteten auf und er lächelte, »das ist mir neu. Aber es überrascht mich nicht. Gut, sehr gut. Da wird mir das Herz leichter. Das müsst ihr mir noch ausführlicher erzählen. Kommt, setzt euch zu mir und berichtet mir von eurer Fahrt.« Sich ihm zu Füßen auf dem Boden nieder, und Aragorn begann zu erzählen. Lange sagte Gandalf nichts und stellte keine Fragen. Seine Hände lagen auf den Knien, und die Augen hielt er geschlossen. Zuletzt, als Aragorn von Boromirs Ende und seiner letzten Fahrt auf dem großen Strom berichtete, seufzte der Alte. »Nicht alles, was du weißt oder ahnst, hast du mir gesagt, Freund Aragorn«, sagte er. »Der arme Boromir. Ich konnte nicht sehen, was ihm zugestoßen ist. Es war eine schwere Prüfung für einen Menschen wie ihn, einen Krieger, einen Herrn seines Volkes. Galadriel hat mir gesagt, dass er in Gefahr sei, aber am Ende ist er entkommen. Ich bin froh. Also war es nicht vergebens, schon um Boromirs Willen, dass wir die beiden jungen Hobbits mitgenommen haben. Sie sind zum Fangorn gebracht worden, und ihre Ankunft hier hat gewirkt wie das kleine Steinchen, dessen Fall in den Bergen eine Lawine auslöst. Während wir hier reden, höre ich schon das erste Grollen. Saruman muss Acht geben, dass er nicht fern von seiner Burg erwischt wird, wenn die Dämme brechen.« »In einem hast du dich nicht verändert, lieber Freund«, sagte Aragorn, »noch immer sprichst du in Rätseln.« »Wie? In Rätseln?« sagte Gandalf. »Nein, ich habe laut mit mir selbst gesprochen. Eine Gewohnheit der Alten. Sie sprachen immer zu den Klügsten unter den Anwesenden. Die langen Erklärungen, die man den Jüngeren geben muss, sind so ermüdend.« Er lachte, aber es klang nun freundlich und warm wie ein Sonnenstrahl. »Ich bin nicht mehr jung«, sagte Aragorn, »nicht mal nach den Maßstäben der Menschen aus den alten Häusern. Könntest du mir deine Gedanken nicht etwas deutlicher kundtun?« »Was soll ich also sagen?« sagte Gandalf und dachte einen Moment still nach. »In aller Kürze, um dir möglichst deutlich zu machen, wie ich die Dinge sehe, die Lage ist so. Der Feind weiß natürlich schon lange, dass der Ring unterwegs ist und dass ein Hobbit ihn trägt. Er kennt nun die Zahl der Gefährten, mit denen wir von Bruchtal aufgebrochen sind, und weiß, welcher Art jeder von uns ist. Aber unsere Absicht hat er noch nicht klar erkannt. Er nimmt an, dass wir alle nach Minas Tirith gehen, denn das täte er an unserer Stelle. Und nach allem, was er weiß, wäre dies ein schwerer Schlag für ihn. Ja, er ist in höchster Besorgnis, denn er weiß nicht, welcher Mächtige plötzlich auftreten, den Ring gegen ihn gebrauchen und ihn bekriegen könnte, mit der Absicht, ihn niederzuwerfen und seinen Platz einzunehmen. Dass wir die Absicht haben könnten, ihn niederzuwerfen und niemanden an seinen Platz zu setzen, ist ein Gedanke, der nicht in seinen Kopf geht. Und dass wir versuchen könnten, den Ring zu vernichten, fällt ihm in seinen bösesten Träumen nicht ein. Woran ihr sehen werdet, welch ein Glück wir haben und welche Hoffnung. Denn da er Krieg erwartet, hat er den Krieg gleich selbst entfesselt, in dem Glauben, er habe keine Zeit zu verlieren. denn wer den ersten Schlag führt, braucht vielleicht, wenn der Schlag hart genug ist, keinen zweiten mehr zu führen. Also setzt er nun die Streitkräfte, die er seit langem aufstellt, früher als beabsichtigt in Marsch. Der weise Narr! Denn würde er all seine Macht für die Bewachung von Mordor, so dass niemand eindringen könnte, und all seine Schleue für die Jagd nach dem Ring gebrauchen, so schwände für uns wohl jede Hoffnung. Weder der Ring noch sein Träger könnten ihm lange entgehen. Aber nun schweift sein Auge in die Ferne, und er sieht nicht, was vor seiner Nase geschieht. Meistens blickt er jetzt auf Minas Tirith, und bald wird er mit aller Macht dagegen anstürmen. Denn er weiß schon, dass seine Sendlinge, die dem Ringträger und seinen Gefährten auflauern sollten, abermals versagt haben. Den Ring haben sie nicht gefunden, und sie haben auch keine Hobbits als Geiseln herbeischaffen können. Wäre ihnen wenigstens dies gelungen, wäre es ein schwerer, vielleicht vernichtender Schlag für uns gewesen. Aber trüben wir uns den Sinn nicht mit der Vorstellung, auf welche Probe die Treue und Redlichkeit der Hobbits im dunklen Turm gestellt worden wäre. Denn es ist dem Feind nicht gelungen. Bisher. Saruman sei Dank. Verräter? Sagte Gimli. Doch, sagte Gandalf, sogar ein Doppelter. Und ist es nicht seltsam? Nichts, das wir in letzter Zeit erleiden mussten, hat uns schmerzlicher getroffen als Isengards Verrat. Selbst als Fürst und Kriegsherr ist Saruman inzwischen sehr stark. Er bedroht die Menschen von Rohan, so dass sie Minas Tirith nicht zu Hilfe kommen könnten, wenn der Hauptschlag von Osten näher rückt. Aber Verrat ist eine gefährliche Waffe auch für die Hand, die sie führt. Auch Saruman hatte im Sinn, den Ring für den eigenen Gebrauch an sich zu bringen, oder wenigstens ein paar Hobbits in die Hände zu bekommen, die zu seinen üblen Absichten dienlich sein könnten. So haben unsere Feinde zusammen nur erreicht, dass Merry und Pippin mit unglaublicher Schnelligkeit und genau im rechten Augenblick zum Fangorn befördert wurden, wo sie sonst nie hingekommen wären. Außerdem sind die Feinde nun voller Zweifel, die ihre Pläne stören. Von der Schlacht hier wird keine Nachricht nach Mordor gelangen, dank den Reitern von Rohan. Doch weiß der dunkle Herrscher, dass zwei Hobbits in den Emin Muil gefangen genommen und gegen den Willen seiner Diener nach Isengard verschleppt wurden. Er hat nun Isengard ebenso wie Minas Tirith zu fürchten. Wenn Minas Tirith fällt, wird es Saruman übel ergehen. »Nur schade, dass unsere Freunde sich zwischen beiden Ländern befinden«, sagte Gimli. »Wenn Isengard und Mordor aneinander grenzten, könnten wir zuschauen, wie sie sich bekämpfen und unsererseits abwarten.« »Der Sieger würde aus dem Kampf stärker hervorgehen, als jetzt beide zusammen sind. Und er würde keine Bedenken mehr kennen«, sagte Gandalf. »Aber Isengard kann es mit Mordor nicht aufnehmen, es sei denn, Saruman hätte den Ring. Den wird er nun niemals bekommen. Er weiß noch nicht, in welcher Gefahr er schwebt. Und es gibt noch einiges mehr, das er nicht weiß. Er brannte so sehr darauf, die Beute in die Hand zu bekommen, dass er es nicht abwarten konnte, sondern seinen Sendlingen hierher entgegenkam, um ein Auge auf sie zu haben. Doch diesmal kam er zu spät. Die Schlacht war vorüber, als er den Schauplatz erreichte, und er konnte nichts mehr ausrichten. Er ist nicht lange hier geblieben. Ich blicke ihm ins Herz und sehe seine Ungewissheit. Er hat keine Macht über den Wald. Er glaubt, dass die Reiter alle ihre Feinde auf dem Schlachtfeld getötet und verbrannt haben, aber er weiß nicht, ob die Orks Gefangene mitbrachten oder nicht. Er weiß nichts von dem Streit zwischen seinen Leuten und den Orks in Mordors Diensten, und er weiß auch nichts von dem geflügelten Boten. »Der geflügelte Bote«, rief Legolas, »den habe ich bei der Sarn-Gebir mit Galadriels Bogen vom Himmel geholt. Angst machte er uns allen. Welch neues Schrecknis war dies?« »Eines, das du nicht mit Pfeilen erlegen kannst«, sagte Gandalf. »Du hast nur sein Reittier erschossen. Es war eine gute Tat. Doch der Reiter hatte bald wieder ein neues. Denn er war ein Nazgul, einer von den Neun, die nun auf geflügelten Rossen reiten. Bald wird ihr Schatten die letzten Heere unserer Freunde in Schrecken versetzen und die Sonne verfinstern. Aber noch ist ihnen nicht erlaubt, den Strom zu überqueren. Und Saruman weiß nichts von dieser neuen Gestalt, in die die Ringgeister gekleidet sind. Er denkt immer nur an den Ring. War er auf dem Schlachtfeld? Wurde er gefunden? Was, wenn Theoden, der Herr der Mark, in seinen Besitz gelangte und von seiner Macht Kenntnis bekäme? Das ist die Gefahr, die er sieht. Und nun ist er nach Isengard zurückgeeilt, um die Wucht seines Angriffs auf Rohan zu verdoppeln und zu verdreifachen. Und währenddessen droht ihm eine andere Gefahr, gleich vor seiner Tür. Doch die sieht er nicht, so sehr schwirrt ihm der Kopf vor hitzigen Gedanken. Er hat Baumbart. »Mit dir selbst«, sagte Aragorn lächelnd, »einen Baumbart kenne ich nicht. Und worin Sarumans doppelter Verrat besteht, habe ich nun halbwegs begriffen, nicht aber, wozu es gut sein soll, dass die zwei Hobbits in den Fangornwald kamen, abgesehen von der langen und ergebnislosen Hetzjagd, zu der es uns gezwungen hat.« »Moment mal«, rief Gimli, »da ist noch etwas, was ich gerne wüsste. Warst du es, Gandalf, oder war es Saruman, den wir gestern Nacht gesehen haben?« »Mich habt ihr mit Sicherheit nicht gesehen«, antwortete Gandalf. »Also muss ich annehmen, dass es Saruman war. Offenbar sehen wir uns so ähnlich, dass deine böse Absicht, mir den Hut zu zerfetzen, entschuldigt werden muss.« »Schon gut«, sagte Gimli. »Ich bin nur froh, dass du es nicht warst.« Gandalf lachte wieder. »Ja, mein lieber Zwerg. Es ist doch ein Trost, sich nicht in jeder Hinsicht geirrt zu haben. Als ob ich selbst das nicht allzu gut wüsste. Aber natürlich habe ich dir die Art deiner Begrüßung nicht übel genommen. Wie könnte ich? Da ich doch so oft meinen Freunden empfohlen habe, selbst der eigenen Hand nicht zu trauen, wenn sie mit dem Feind zu tun haben. Gelobt sollst du sein, Gimli Gloinsohn. Vielleicht siehst du Saruman und mich eines Tages zusammen und kannst uns dann unterscheiden.« »Aber was ist nun mit den Hobbits?« unterbrach ihn Legolas. »Von weit her sind wir gekommen, auf der Suche nach ihnen, und du scheinst zu wissen, wo sie sind. Wo sind sie jetzt?« »Bei Baumbart und den Ents«, sagte Gandalf. »Den Ents«, rief Aragorn. »Also ist etwas Wahres an den alten Sagen von den riesenhaften Baumhirten, die tief in den Wäldern wohnen? Gibt es noch Ents auf der Welt? Ich dachte, sie seien nur noch eine Erinnerung aus alten Zeiten, wenn nicht überhaupt nur eine Sage aus Rohan.« »Eine Sage aus Rohan?« rief Legolas. »Nein, jeder Elb in Wilderland hat schon die Lieder über die alten Onodrim und ihren langen Kummer gesungen. Doch auch für uns sind sie nur noch eine Erinnerung. Könnte ich einem begegnen, der noch immer in dieser Welt umgeht, so würde ich mich wahrhaft wieder jung fühlen. Aber Baumbart? Das ist nur eine Übersetzung von Fangorn in die gemeinsame Sprache. Doch du sprichst von ihm wie von einer Person. Wer ist dieser Baumbart?« »Ach, jetzt willst du aber viel wissen«, sagte Gandalf. »Das Wenige, was ich dir über seine lange und langatmige Geschichte erzählen kann, erfordert schon mehr Zeit, als wir jetzt haben. Baumbart ist Fangorn, der Hüter des Waldes. Er ist der Älteste der Ents. Das älteste Lebewesen, das in Mittelerde noch unter der Sonne wandelt. Ich hoffe allerdings, Legolas, dass du ihm noch begegnen wirst. Merry und Pippin haben Glück gehabt. Sie sind ihm begegnet, und zwar hier, wo wir nun sitzen. Vor 2 Tagen ist er hierher gekommen und hat sie davongetragen zu seiner Halle, weit von hier, am Fuß des Gebirges. Er kommt oft hierher, besonders wenn er sich Sorgen macht und Gerüchte über das Weltgeschehen ihm zu denken geben. Vor 4 Tagen habe ich ihn gesehen, wie er durch den Wald ging, und ich glaube, er hat auch mich gesehen, denn er ist stehen geblieben. Aber ich habe nichts gesagt, denn ich war in Gedanken und noch müde von meinem Kampf mit dem Auge von Mordor. Und er hat auch nichts gesagt und mich nicht beim Namen gerufen.« »Vielleicht hat auch er dich für Saruman gehalten«, sagte Gimli. »Aber du sprichst von ihm, Wie von einem Freund? Ich dachte, Fangorn sei gefährlich. Gefährlich, rief Gandalf, ich bin auch gefährlich, und wie? Gefährlicher als alles, was dir sonst begegnen kann, es sei denn, du würdest lebendig vor den Thron des dunklen Herrschers gebracht. Aragorn ist gefährlich, Legolas ist gefährlich. Du bist von Gefahren umringt, Gimli Glóinsson, denn auf deine Weise bist du selbst auch gefährlich. Natürlich ist Fangorns Wald gefährlich, nicht zuletzt für Leute, die allzu schnell mit der Axt bei der Hand sind. Und Fangorn selbst, er ist furchtbar und dennoch weise und freundlich. Aber seit langem kocht ein heißer Zorn in ihm, und er ergießt sich nun durch den ganzen Wald. Die Hobbits und das, was sie zu berichten hatten, haben den Kessel zum Überlaufen gebracht, und bald wird Fangorns Zorn zu einer Sturmflut werden. Einer Woge, die auf Saruman und die Äxte von Isengard eindringt. Etwas wird geschehen, das es seit den ältesten Tagen nicht mehr gegeben hat. Die Ents werden erwachen und merken, wie stark sie sind. »Was werden sie tun?« fragte Legolas staunend. »Ich weiß es nicht«, sagte Gandalf. »Ich glaube, sie wissen es selbst nicht. Ich bin gespannt.« Er schwieg und senkte nachdenklich den Kopf. Ein Sonnenstrahl fiel durch die dahintreibenden Wolken in seine Hände, die nach oben geöffnet in seinem Schoß lagen, und sie schienen voll Licht zu sein wie eine Schale voll Wasser. Endlich blickte er auf und sah, ohne zu blinzeln, in die Sonne. »Es geht schon auf Mittag zu«, sagte er, »wir müssen bald fort.« »Gehen wir unsere Freunde und Baumbart aufsuchen?« fragte Aragorn. »Nein«, sagte Gandalf, »das ist nicht der Weg, den ihr zunächst einschlagen müsst. Ich habe von Hoffnung gesprochen, aber nur von Hoffnung. Hoffnung ist nicht der Sieg. Uns und allen unseren Freunden steht Krieg bevor. Ein Krieg, in dem nur der Gebrauch des Rings uns die Gewissheit geben könnte, zu siegen. Es schmerzt und ängstigt mich sehr, denn vieles wird darin zunichte werden, und vielleicht geht alles verloren. Ich bin Gandalf, Gandalf der Weiße, aber noch ist der Schwarze mächtiger.« Er stand auf und blickte nach Osten, mit der Hand die Augen beschattend. Er schien Dinge zu sehen, die sonst keiner von ihnen sehen konnte. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein«, sagte er leise, »für uns ist er außer Reichweite. Darüber wenigstens können wir froh sein. Wir können nicht mehr in Versuchung kommen, den Ring zu gebrauchen. Wir müssen einer Gefahr entgegengehen, die zum Verzweifeln groß ist. Aber diese schrecklichste aller Gefahren ist nun abgewendet.« Er drehte sich zu ihnen um. »Komm, Aragorn, Arathorns Sohn«, sagte er, »bereue nicht, wofür du dich in den Emin Muil entschieden hast, und sprich nicht mehr von einer vergeblichen Hetzjagd. In Ungewissheit, welcher Weg der richtige sei, musstest du wählen, und deine Wahl war gut und hat ihren Lohn gefunden. Denn so sind wir uns rechtzeitig begegnet, und nicht erst, wenn es vielleicht zu spät wäre. Doch die Fahrt ist nun vorüber. Und die Gefährten sind zerstreut. Deinen nächsten Weg zeigt dir das gegebene Wort. Du musst nach Edoras gehen und Theoden in seiner Halle aufsuchen, denn du wirst gebraucht. Anduril muss jetzt in den Schlachten leuchten, auf die es so lange gewartet hat. In Rohan ist Krieg. Und was noch schlimmer ist, es steht nicht gut um Theoden. »Also werden wir unsere munteren jungen Freunde nicht wiedersehen?« sagte Legolas. »Das habe ich nicht gesagt, wer weiß«, sagte Gandalf, »habt Geduld. Geht den Weg, den ihr gehen müsst, und verliert nicht die Hoffnung, nach Edoras. Dorthin gehe auch ich.« »Das ist ein weiter Weg für einen, ob jung oder alt, der zu Fuß geht«, sagte Aragorn. »Ich fürchte, die Schlacht wird längst aus sein, bevor ich da bin.« »Werden wir sehen, werden wir sehen«, sagte Gandalf. »Wollt ihr nun mit mir kommen?« »Ja, wir brechen zusammen auf«, sagte Aragorn. »Doch ich habe keinen Zweifel, dass du vor mir dort sein kannst, wenn du es willst.« Er stand auf und sah Gandalf lange an. Die anderen beiden betrachteten sie schweigend, wie sie einander gegenüberstanden. Aragorn, Arathorns Sohn, grau, groß und streng, wie aus Stein gehauen, die Hand am Schwertgriff, sah aus wie ein König, der, eben den Nebeln des Meeres entstiegen, bei geringerem Volk ans Ufer tritt. Und vor ihm stand der krummrückige Alte. Nun aber weiß schimmernd, wie von einem inneren Licht, unter der Last der Jahre gebeugt, doch im Besitz einer Kraft, die alle Macht von Königen überstieg. Sagte Aragorn schließlich, dass du schneller als ich wohin auch immer gelangen könntest. Und noch eines lass mich dir sagen. Du bist uns Feldherr und Fahne. Der dunkle Herrscher hat die Neun. Wir aber haben den einen, der mächtiger ist als sie, den Weißen Reiter. Er ist durchs Feuer gegangen und aus dem Abgrund wieder aufgestiegen. Sie sollen ihn fürchten lernen. Wir gehen, wohin er uns führt. »Ja, wir alle werden dir folgen«, sagte Legolas. »Doch vorerst, Gandalf, würde es mich erleichtern zu erfahren, was die